Ich bin wichtig. Das ist nicht wichtig. Mach endlich das Licht aus. Ich mache das Licht noch nicht aus. Entschuldigen Sie. Erinnern Sie sich noch an mich? Erinnern Sie sich noch an mich? Nein, ich erinnere mich nicht.